WDR 3 Hörspiel. Herzlich willkommen zur freitäglichen Krimi-Zeit mit einem besonderen Stück, nämlich einem True-Crime-Hörspiel aus der Welt der sizilianischen Mafia. Es geht in der Geschichte um die reale Figur Bernardo Binu Provenzano. Der berüchtigte Mafia-Boss wurde 2006 nach jahrzehntelangem Leben im Untergrund verhaftet, in einem heruntergekommenen Schuppen im Alter von 73 Jahren. Einige Jahre zuvor hatte sich Binu, der Traktor, wie er wegen seiner Unbarmherzigkeit genannt wurde, in einem Krankenhaus in Marseille einer Prostata-Operation unterzogen und war dabei der Polizei nur knapp entkommen. Eine Doku-Fiction, die Sie sich kostenlos auch runterladen können unter hörspiel.wdr.de, erzählt von Roberto Mistretta und zwar aus der Perspektive eines Schafhirten aus seiner Heimatstadt, der Mafia-Hochburg Corleone. Hörst du? Leg. Flüchtlinge dürfen keinen Ärger machen. Und Albanische schon erst recht nicht. Hierher. Leg. Ja. Ja. Ganz ruhig, mein Freund. Der Mann klaut doch keine Schafe. Komm. Weiter. Onkel Binu von Roberto Mistretta. Übersetzung aus dem Italienischen und Regie Felix Partensi. Sei gegrüßt, Giovanni. Gut, dass ich dich hier treffe. Signor Binu, ihr hier? Nach so langer Zeit. Ich suche einen Ort, an dem ich ein bisschen Ruhe finden kann. Kommt herein, Sio. Mein Haus ist das eure. Aber wollt ihr wirklich hier inmitten der Schafe bleiben? So ganz schicklich scheint mir das nicht. Ich würde mich in deiner Hütte ebenso wohlfühlen wie du. Da sorg dich mal nicht drum. Meine Hütte hat nicht einmal ein Bad. Dann bauen wir uns eben eins. Mach dir um die Kosten keine Sorgen. Und erst recht nicht um die Maurer. Ich habe gute Freunde, zuverlässige Leute. Ganz wie er befehlt. Bravo, Giovanni. Wusste ich doch, dass ich auf dich zählen kann. Ich täusche mich nicht in meinen Freunden. Um eines nur muss ich dich bitten, absolutes Stillschweigen. Die Verräter haben ihre Ohren überall. Ja, zählt auf mich, Sio. Niemand wird's erfahren. Schweigen werde ich wie ein Grab. Das war es, was ich wissen wollte. Und noch etwas. Morgen bringt mir ein Freund ein Päckchen. Lass ihn herein. Wie ihr befehlt, Sio. Aber wie erkenne ich ihn? Keine Sorge. Du wirst schon sehen. Ja, gut. Gut, Fleck. Wer ist der Junge da draußen? Lauf und ein albanischer Bengel, Sio. Er heißt Jan. Ich habe ihn vor 2 Monaten aufgegabelt, damit er mir bei der Arbeit hilft. Ihr seht ja, wie alt ich geworden bin. Ihr müsst nicht beunruhigt sein, Sio. Er versteht kein Wort. Keiner, wirklich keiner darf wissen, dass ich hier bin. Dieser Jan nicht und auch sonst niemand. Verstanden? Verstanden. Aber jetzt ruht euch erstmal aus. Kann ich euch ein Glas Milch anbieten? Ist der Chef noch da? Ist gerade gegangen. Wieso? Ich habe hier eine echte Bombe. Aha. Sieht eher aus wie eine Kassette unserer Abhörmitschnitte. Genau, aus dem Hause Provenzano. Die Herren Salvatore und Simone Provenzano sprechen über ihren Bruder Binu. 8 Jahre hat er nichts von sich hören lassen. Und plötzlich erinnert er sich wieder an Corleone. Ausgerechnet jetzt, wo sie ihm auf den Fersen sind. Das versteht einer, Simone. Was sucht er eigentlich in unserer Gegend, der feine Herr? Klar machen müsste ihm einer mal, warum unsere Söhne nicht genauso respektiert werden wie seine. Die fressen die ganze Torte und lassen uns die Krümel. Dr. Palo hier und Dr. Palo da. Der Sohn vom Superboss unterrichtet Deutsch am Lyzeum mit fettem Salär vom Bildungsminister. Und Angelo markiert den sauberen Staubsaugervertreter und macht hintenrum seine schmutzigen Geschäfte mit Cousin Giuseppe Lobue. Nicht zu fassen, die beiden haben sowas von Dreck am Stecken. Und unsere anständigen Jungs kommen auf keinen grünen Zweig. Was sucht er bloß hier? Zank und Streit. Ach, du weißt doch selbst, wie Bino ist. Er macht Krieg und Frieden, wie und mit wem es ihm passt. Und für alles findet er den passenden Bibelsprung. Aber wenn er hierher kommt, braucht er doch bestimmt seine Familie. Von der Krebsoperation hat er sich ja wohl nie ganz erholt. He? Tja, Windeln muss er tragen. Aber vergiss nicht, er ist zäh, der Bino. Wir rufen sofort Dr. Cortese an. Um alle Spuren zu verwischen, hat Binu sich daheim verkrochen. Wir werden ihn erwischen. Es ist nur noch eine Frage der Zeit. Ja, mag sein. Aber mach dir nichts vor. Er ist seit 43 Jahren auf der Flucht. Er tanzt einem vor der Nase rum und entwischt uns trotzdem immer. Aber jetzt scheint er alt und krank zu sein. Das mit der Prostata-Operation damals in Marseille ist doch längst bekannt. Und dann hat er sich in Italien von einem Urologen seines Vertrauens behandeln lassen. Aber kein Mensch weiß, wer es war. Du wolltest doch den Chef anrufen. RSL, la radio degli onesti. Radio Sicilia Libera, der Sender der ehrlichen Sizilianer. Herzlich willkommen, liebe Hörer, zu Voci in Diretta. Hier ist wieder euer Nino und mit mir im Studio sind heute und in den nächsten Tagen Papa Gioacchino und Mama Angela. Bitte. Ich weiß, dass jetzt auch die zu hören, die ganz genau Bescheid wissen. Und eines Tages werden sie gesenkten Hauptes und auf den Knien um Vergebung bitten für alles, was sie uns angetan haben. Ja, Sie, Mama Angela, sind überzeugt, dass die Mafia ihren Sohn, den Urologen Attilio Manca, ermordet hat. Erinnert ihr euch noch an die große Anti-Mafia-Aktion 2005? Damals lieferte Mario Cusimano als Kronzeuge wichtige Informationen über den Mafia-Boss Binu Utratori Bernardo Provenzano, über seine Reise nach Marseille, wo Binu sich klammheimlich und mit einer falschen Identität ausgestattet an der Prostata operieren ließ. Doch hört selbst, was Donna Angela euch zu erzählen hat. Attilio, der Gute, hat weit weg von zu Hause in Frankreich Medizin studiert. Er war der Erste, der sich auf laparoskopische Prostata-Operationen spezialisiert hat. Und deshalb mal gerade gut genug für den Boss aller Bosse. Provenzano gilt als Drahtzieher der Attentate auf Richter Falcone und Borsellino und hat eine immense Zahl weiterer Mafiamorde auf dem Gewissen. Was ist dann mit Attilio geschehen, Donna Angela? Weil unser Sohn bekanntermaßen ehrlich war, musste er dazu gezwungen werden. Dann haben sie sich die Hände mit seinem Blut beschmutzt, um den unbequemen Zeugen loszuwerden. Sie wollen uns glauben machen, dass er sich selber umgebracht hat. Aber er war ein Goldjunge, unser Attilio. 34 Lenze jung. Und an seinem Grab habe ich geschworen, keinen Frieden werde ich geben, bis endlich Recht geschieht. Nach der Musik gleich mehr dazu in Voci in Diretta. Allein ihretwegen müssen wir diesen Bastard schnappen. Ihretwegen und wegen all der Mütter, deren Tränen nicht trocknen. Wir werden ihn schnappen. Auch wenn es ganz schön hart ist, ständig auf seinem Beobachtungsposten festzusitzen. Jetzt ist aber gut. Die Polizei mietet nicht Wohnraum in der Umgebung der Objekte an, damit ihr dort gemütlich vor euch hin lamentiert. Haltet besser eure Kameras im Auge. Ja, ist ja gut. Hey, guck sich das mal einer an. Giuseppe Lobue kommt wieder aus Provenzanos Haus. Findet ihr das normal, dass es zu Provenzanos Frau geht, wenn sie allein ist? Was meinen Sie damit, Capo? Man merkt, dass ihr nicht von hier seid. In Sizilien gehört es sich nicht, dass ein Neffe zu seiner Tante geht, wenn sie allein zu Hause ist. Jedes Mal bringt er einen Müllbeutel mit raus. Was für eine Scheiße macht der da? Vielleicht ist das überhaupt kein Müllbeutel. Warum bringen seine Frau oder die Söhne ihren Müll nicht selbst weg? Der Container steht direkt auf der anderen Straßenseite, dem Haus gegenüber. Plastiktüte. Ist kein Müll. Was, wenn das ein Päckchen für ihn ist? Da habt ihr ausnahmsweise recht. Deshalb geht Giuseppe Lobue jedes Mal bei seiner Tante vorbei, wenn Bernardo Provenzano ihn anruft. Andrea. Wir brauchen noch mehr Kameras. An allen strategisch relevanten Punkten in Corleone. Damit wir genau verfolgen können, welchen Weg das Päckchen nimmt. Und wenn sie dieses Päckchen zu Bino schicken, müssen wir den Hirten finden. Was für einen Hirten? Na, irgendeinen. Auf dieser Insel haben die Hirten mit allem zu tun. Sie beobachten alles, sie wissen alles. Aber sie sprechen nicht mit Christenmenschen wie uns, sie reden nur mit Tieren. Deshalb wird sich Binno einem von ihnen anvertrauen, wenn er jeden Tag frische Milch und Käse haben will, Ricotta und Gemüse, während er auf das Paket von zu Hause wartet. Glauben Sie wirklich, das Paket ist für ihn? Ich will überhaupt nichts glauben. Radio Sicilia Libera. Ja, und weiter geht es mit Voci in Diretta, der ehrlichen Stimme Siziliens. Attilio Manca wurde am 12. Februar 2004 tot in seiner Wohnung aufgefunden. Selbstmord, so hieß es im Obduktionsbericht, durch Heroin mit einer Spritze in den linken Arm. Donna Angela? Ein Feuerschwert durchbohrte mein Herz. Nie und nimmer hätte er sich umgebracht. Attilio war Linkshänder. Wie hätte er sich selbst mit rechts Gift in den linken Arm spritzen können? Sie haben unseren Attilio in seinem Bett gefunden, in einem See von Blut. Das Gesicht ins Kissen gequetscht und die Nase ganz schief. Die Spritzen fanden sich eine im Bad und die andere in der Küche. Und beide hatten die Plastikkappe aufgesteckt. Die Autopsie hat ergeben, dass er an einer Mischung aus Heroin, Beruhigungsmittel und Alkohol gestorben ist. Verkrampfte Hände und Finger hatte er, wie wenn einer sich gegen den Tod wehrt. Und der ganze Körper war übersät mit Hämatomen, vor allem an den Fesseln und den Handgelenken. Das sind zu viele Zweifel für einen einfachen Tod durch Überdosis. Unser Attilio war doch kein Drogensüchtiger. Und getrunken hat der Junge auch nicht. Der hat sich nicht selbst umgebracht. Hast du das gehört, Blick? Radio ist gut zum Italienisch lernen. Aber Padrone Giovanni will das nicht. Den Namen von Dr. Manca habe ich schon einmal gehört. Die zwei Arbeiter, die das Badezimmer für die Hütte bauen, haben von ihm gesprochen. Aber da habe ich nichts verstanden. Ja, ist ja gut, mein Freund. Zeit zu gehen. Los, Blick. Lauf. Wer als erstes unten ist, gewinnt. Blick! Blick! Blick, nicht so schnell, Blick! Warte! Fuß! So. Die Kameras sind jetzt auch vor dem Haus von Lobues Schwiegervater Garifo positioniert. Wir warten bis... Hey! Bleib mal still! Nicht ruhig. Ein Anruf! Vergiss es auch. Wer gehört das? Ruhe, bitte! Das ist Angelo, der Sohn von Provenzano. Er ruft bei seinem Cousin Giuseppe Lobue an. Ciao, Giuseppe. Angelo hier. Ich bin in Palermo wegen einer Übergabe. Sehen wir uns später. Ich habe hier einen Schein, fertig für die Auslieferung. Ja, ist gut. Ich komme vorbei. In Ordnung. Bis später. Ciao. Ciao, Angelo. Von wegen Lieferschein. Er wird ein Paket für Binho übergeben. Moment! Noch ein Telefonat! Ciao, Mariangela, Liebste. Was machst du? Ich warte auf dich. Wann kommst du? Es wird später. Ich muss bei Sia Saveria vorbei und dann noch ein paar Sachen abliefern. 8 Monate, Giuseppe. 8 Monate leben wir jetzt schon dieses Leben. Und ich halte es bald nicht mehr aus. Maria, mir geht's allemal schlechter dabei als dir. Du bist wenigstens zu Hause und wenn du dich für 5 Minuten ausruhen willst, nimmst du einen Sessel und setzt dich. Du kannst das machen, ich nicht. Ich sause dahin und dorthin und drehe mich wie ein Kreisel. Anstatt mit deiner Familie zusammen zu sein. Schon gut. Wir werden ja sehen, wohin dich dieses Leben bringt. Ich habe schon verstanden, was für dich am wichtigsten ist. Maria! Du hast dich mit diesen Leuten eingelassen, willst bloß keine schlechte Figur machen. Du solltest stolz auf deinen Mann sein, wenn er vor den Leuten keine schlechte Figur macht. Hey, sie zanken sich. Hört euch das an. Aber du wirst sehen, wenn du eines Tages ohne mich auskommen musst. Wenn eine Frau unzufrieden ist, ist das für ihren Mann das Ende. Wir werden weit weg sein. Mariangela, höchstens 3-4 Jahre werde ich allein sein müssen, aber danach wäre ich wieder hier und dann... Aber auf mich brauchst du nicht zu zählen. Was willst du damit sagen, eh? Mariangela? Hallo? Da hat ihn seine Alte aber ganz schön aufgeregt. Achtung, da kommt er schon. Jetzt geht er zu Tante Saverias Haus. Habt ihr der Frau von Lobue gut zugehört? Wirst schon sehen, wenn du allein bist, hat sie gesagt. Selbst sie spricht verschlüsselt. Sie wollte sagen, wenn sie dich einbuchten. Und habt ihr gehört, was er da geantwortet hat? Er muss sich seiner Sache ziemlich sicher sein. Lobur hat die Haft für Komplizenschaft einkalkuliert. Achtung! Er kommt heraus. Mit dem üblichen Plastikbeutel in der Hand. Er wirft die nicht in den Müllcontainer, sondern nimmt die mit ins Auto. Dreht jetzt nicht durch. Wahrscheinlich sehen wir ihn gleich bei seinem Schwiegervater Garifu wieder. Bis dort sind es nur ein paar Meter. Er wäre zu Fuß genauso schnell. Aber die Fahrt mit dem Wagen soll der Verschleierung dienen. Genau so ist es, Chef. Jetzt geht er hinein. Und wetten, in ein paar Minuten kommt er zurück. Aber das Päckchen lässt er im Auto. Warum hält er immer für ein paar Minuten bei ihm? Geht hinein, kommt er raus? Warum macht er das? Sicher nicht, um ihm einen guten Tag zu wünschen. Ich vermute, Provenzano hat sein Kommunikationssystem wieder aufgebaut und Garifo ist einer der Boten, der die Pizzini vom Boss verteilt. Ja, das patenberühmte Pizzini. Auf der Schreibmaschine verfasste Botschaften, zum klitzigen Päckchen zusammengefaltete Zettelchen, auf das sie unauffällig von einer schmutzigen Hand in die andere wandern. Mit nur einer Nummer als Adresse. Ach, ich verfluche sie. Jetzt wird sich erstmal auf das Päckchen konzentriert. Wir müssen seinen Weg verfolgen. Wir müssen es riskieren. Wir müssen wissen, wo es ankommt. Setzt das Verfolgungsfahrzeug in Gang. Jungs, hört ihr? Ihr seid dran. Verliert ihn nicht. Radio Sicilia Libera. Vivo come un cammel. Auch ein Jahr danach konnten wir immer noch nicht verstehen, wer seinen Tod gewollt haben könnte. Bis zu jenem 20. Februar 05, als die Palermitaner Gazetten Abhörprotokolle von Francesco Pastoia abdruckten. Provenzano war an der Prostata operiert worden und ein Urologe hat ihn in seinem Versteck aufgesucht. Da ist er übergesprungen, der Funke. Und natürlich haben wir uns daran erinnert, dass Attilio zu der Zeit an der Côte d'Azur war und uns von dort angerufen hat. Also, Giuseppe Lobur bringt das Paket ins Haus seines Vaters Calogero Lobur. Calogero Lobur und Binu kennen sich von Kindesbeinen an. Sie sind dicke Freunde. Er ist jetzt unser Mann. Lobur Senior scheint mir inzwischen ziemlich nervös zu sein. Er hat wohl langsam Angst, abgefangen zu werden. Es wird nicht leicht werden, ihm auf den Fersen zu bleiben. Lobur ist super vorsichtig. Das heißt aber auch, dass er was zu verbergen hat. Und dass wir auf dem richtigen Weg sind. Ich würde sagen, bald sind wir am Ziel. Macht euch nichts vor. Binu ist schlau wie ein Fuchs und schlüpfrig wie ein Aal. Und giftig wie eine Viper. Seine Stimme klang sehr merkwürdig am Telefon. Er sagte, er wäre an der Côte d'Azur, um bei einer Operation dabei zu sein. Attilio hatte zwar in Frankreich studiert, aber immer in Italien operiert. Warum? Warum jetzt plötzlich eine Operation in Frankreich? Da, er kommt heraus. Lobur und andere Sohn kommen aus dem Haus. Sie steigen in einen Opel Astra Kombi. Ihr müsst sie verfolgen. Chef, mitten in Corleone, am helllichten Tag, das geht nicht. Das ist super riskant. Seid ihr bereit? Selbstverständlich, Kommandante. Allerhöchste Aufmerksamkeit. Sie fahren in Richtung Piazza. Wir haben etwas Abstand, aber wir sind dran. Bleibt hinter Ihnen. Wir sind jetzt auf der Piazza. Ein grauer Golf hat sich eingereiht. Das gefällt mir nicht. Das wird ein Profikiller sein. Verliert sie nicht aus den Augen, aber macht euch unsichtbar. Verstanden. Sie haben eine Nebenstraße genommen. Wir sind außer Ort. Aber die beiden Wagen halten am Straßenrand. Wir können da jetzt nicht anhalten. Wir müssen vorbeifahren. Fahrt weiter, bloß nicht anhalten. Lobu ist auf dem Astra ausgestiegen und steigt in den Golf ein. Er hat das Paket in der Hand. Wir haben das Kennzeichen vom Golf. Langsamer Mann. Ja. Jetzt fahren Sie los. Jetzt sind wir vor Ihnen. Ich beobachte Sie durch den Rückspiegel. Bitte, Jungs, verliert sie nicht. Auf gar keinen Fall. Eine winzige Straße nach links. Ich kann sie nicht wenden. Ich muss weiterfahren. Scheiße, scheiße, scheiße. So verlieren wir sie. So, fahr schon. Chef, wir haben ihn verloren. Sie sind in eine Straße rein, zu den Bergen rauf. Teufel! Na, was soll's, kommt zurück. Wie heißt der beschissene Ort, wo ihr seid? Moment, da ist ein Schild. Montagna dei Cavalli. Binu hält sich in den Bergen versteckt. Wenn wir ihn kriegen wollen, müssen wir den Hirten finden. An alle. Zeigt Einsatz, Ragazzi. Denkt an Falcone, an Borsellino und all die anderen, die Binu auf dem Gewissen hat. Denn was kriegt der Mensch von aller seiner Arbeit und Mühe seins Herzen, die er hat unter der Sonnen? Denn alle seine Lebtage schmerzen mit Grämen und Leid, dass auch sein Herz des Nachts nicht ruht, das ist auch eitel. Ist's nun nicht besser, dem Menschen essen und trinken und seine Seele guter Dinge sein in seiner Arbeit? Aber solchs sah ich auch, das von Gottes Hand kommt. Heilige Worte. Jedermann sollte die Bibel lesen, wenn er in Frieden leben und den rechten Weg gehen will. RSL, la radio degli onesti. 10 Tage bevor Attilio umgebracht wurde, rief er uns an, um etwas über einen gewissen Angelo Borcino, einen Vorverurteilten, in Erfahrung zu bringen. Weshalb wollte er etwas über diesen Mann wissen? Es bleiben so viele Fragen, die uns niemand beantworten will. Warum hat die Polizei keine DNA-Proben untersuchen lassen? Von den Zigarettenkippen, dem Skalpell, der Schere, der Kanüle, dem Nähfaden, die alle auf dem Tisch lagen? Fragen über Fragen. Für die Staatsanwaltschaft ist es Selbstmord. Sie will die Akten schließen. Für die Eltern handelt es sich um Mord. Sie wehren sich gegen die Einstellung. Die graben den ganzen alten Scheißdreck wieder aus. Muss nicht deine Wut an meinem Eimer auslassen. Uns wird schon treffen. Lass mich in Ruhe mit deinem Eimer. Die Sache war abgeschlossen. Aber wenn jetzt einer den Mund aufmacht, werden die Schergen ihre Lauscher schnell wieder aufsperren. Ja, ich war's. Ich habe mit dem Urologen telefoniert. Gott hab ihn selig. Aber es ist nicht so, wie du denkst. Ich kannte ihn, aber dass er mich kannte, kann man nicht sagen. Ich habe nur einen Termin für einen Freund gemacht, damit er ihn in Viterbo aufsuchen kann. Und? Ist er nach Viterbo gefahren, dein Freund? Warum sollte er nicht hingefahren sein? Natürlich ist er da gewesen. Und worüber bist du jetzt so beunruhigt? Scheiße! Was für ein Hornochse bist du denn? Wenn der Vater und die Mutter jetzt schon Tamtam machen, dann sind sie unter Druck. Die haben alles schon im Archiv verstaut. Aber du bist doch nicht selbst nach Viterbo gefahren. Ich musste nachsehen, ob sie ganze Arbeit geleistet haben. Du hast doch Handschuhe getragen, oder? Du hast doch nichts angefasst. Das ist es ja gerade. Wenn sie sich jetzt wieder auf die Suche begeben, könnte es schon sein, dass sie noch einen Fingerabdruck finden. Fickt. Ach was. Ich wusste schon, was ich in den Topf werfe. Ist ja keine Straftat, einen Freund zu besuchen. Und was sagst du denen, wenn sie dich fragen, warum du Sizilien verlässt, um einen Freund in Viterbo aufzusuchen? Dass ich ärztlichen Rat brauchte. Für einen Eingriff. Was für ein Eingriff? Eine Zyste. Am Hoden. Gute Ausrede. Die Zyste habe ich wirklich. Die können Sie ja anfassen, wenn Sie wollen. Black! Still! Nicht bellen! Hörst du das? Komm, Black. Wenn du um 10 gibt es einen Riesenschlamassel. Das ist nur der Hirtenhund von dem Albaner. Der kapiert überhaupt nichts. Ragazzi, der Halter des Golf heißt Bernardo Rina, 68 Jahre alt. Er ist seit Jugendzeiten mit Bino Provenzano bekannt. Dann sind wir also endlich am Ziel? Durchaus nicht. Wir wissen noch nicht wirklich, ob sich Bino in der Montagna dei Cavalli verschanzt hat. Das ist ein sehr weites Gebiet. Es gibt einige Landhäuser dort, Hütten, Ställe, sogar Höhlen. Wenn er wirklich irgendwo dort ist, kann er sich wer weiß wo verstecken. Wir werden alles mobilisieren, um die gesamte Gegend zu beobachten. Wir bekommen von Rom weitere Ausrüstung geschickt. Die Partie ist offen. Unser Mann der Stunde ist Bernardo Rina, offenbar Provenzanos letzter Postverteiler. Ihn dürfen wir nicht aus den Augen verlieren. Und das wird nicht leicht. Solche Kerle wissen sich zu schützen. Wir lassen ihn nicht entkommen. Derweil müssen wir die ganze Montagna durchleuchten und gute Plätze für die Beschattung finden. Wir müssen alles tun, damit wir jeden Winkel der Montagna im Blick haben. Vielleicht müssen wir auch ohne Dach über dem Kopf auskommen. Egal wie, unter Tarnnetzen oder als Hirten verkleidet. Wir machen das schon, Chef. Wir haben ja gelernt, uns unsichtbar zu machen. Und ohne Essen und Schlaf auszukommen. Seit fast einem halben Jahrhundert sind wir ihm auf den Fersen. Immer wieder haben wir es versucht. Jetzt aber sind wir ziemlich nah dran. Könnt ihr Grünschnäbel euch das vorstellen? Sucht mir diesen beschissenen Hirten, der den Hammel deckt. Wir sehen die Pläne vom Katasteramt durch. Wir müssen wissen, wem die Häuser und Ställe in der Montagna dei Cavalli gehören. Wenn es da Verbindungen gibt, dürfen wir sie keinesfalls übersehen. Und bereiten wir uns auf die nächste Übergabe vor. Diesmal müssen wir so aufgestellt sein, dass wir verfolgen können, wohin Bernardo Rina geht. Brav, Blake, brav. Heute gibt's eine doppelte Portion Futter für dich. Komm, nicht mehr weit. Unerhört, was ich mit dem Doktor gemacht habe. Ich habe schon verstanden, dass man hier in Sizilien besser nichts sagt und nichts hört und erst recht nichts sieht. Ich will jedenfalls kein Mafioso werden. Ich will nur mein Handwerk lernen und Käse machen. Gut, mein Freund, brav. Halte die Herde zusammen. Aber stör sie nicht beim Futtern, sonst wird der Padrone sauer. Guten Morgen, verehrte Zuschauer, und willkommen zur ersten Ausgabe des Telegiornale UNO vom 11. April 2006. Wir machen auf mit einer Meldung von den Parlamentswahlen. Mit knappem Vorsprung hat die Union von Romano Prodi über das Bündnis Berlusconis gesiegt. Es war ein aufregender Kampf. Ein Tücke schreien die Kommunisten immer. Und übrig ist nur noch der letzte Dreck. Aber sie klammern sich an jeden Strohhalm. Eine Novelle, die sich wie ein Bumerang gegen die Regierung Berlusconi gerichtet hat. Bis in die späte Nacht war der Wahlausgang unklar. Haben wir auch nichts vergessen. Verehrtester, mit den Wünschen, die ich euch bringe, finde ich euch hoffentlich bei bester Gesundheit vor, so wie ich, Gott sei es gedankt, es von mir selbst kann sagen. Ich erinnere mich nicht, ob ich zuvor schon darum gebeten habe, aber um Missverständnisse zu vermeiden, bitte ich dich, mal nachzuhaken. M. sagte mir, dass eine gewisse Firma Sabo aus Favara vor kurzem eine Arbeit in Pardana di Trapani ausgeführt hat. Es handelt sich um Werkshallen. Die Bausumme war etwa 1 Million Euro. Und dann sind sie fortgegangen und haben uns nichts gegeben. Wenn du bitte schauen könntest, wie sich die Sache regeln lässt. Berlusconi non accetta psicologicamente. Das ist ja nicht auszuhalten mit der Politik. Hast du die Jäger gesehen, Blake? Ob sie Hasen jagen? Oder Kaninchen? Sie haben Gewehre und Fernrohre wie Soldaten im Krieg. Suchen die vielleicht jemanden? Vielleicht den Mann, den der Padrone in der Hütte versteckt. Er glaubt, ich weiß nichts. Aber ich habe ihn gesehen. Der Mann ist alt und krank, trägt eine Brille, liest immer in der Bibel und hört Musik und schreibt mit der Maschine kleine Zettel und gibt sie dann seinen Freunden. solchen wie den Arbeitern. Verehrtester, was den Namen betrifft, den du mir genannt hast, so versuche ich das zu klären und ihn über unseren gemeinsamen Freund zum Sprechen zu bringen. Vorerst grüße ich und danke von Herzen, soll unser lieber Gott dich zu guten Werken leiten. Und jetzt noch schnell an die geliebte Gattin. Meine teuerste Liebe. In allerletzter Zeit ging es mir nicht so gut. Und Fieber hatte ich auch. Aber jetzt, dank dem Herrn, geht's mir besser. Und dir hoffentlich auch. Ich habe das Paket mit dem karierten Hemd und dem Pyjama bekommen und mit den leckeren Sachen, die du mir gekocht hast. Hier geht es mir gut. Es gibt frische Milch, Ricotta. Seid gegrüßt, Onkel. Wie fühlt ihr euch? Gut, dank der Gnade unseres lieben Herrn. Der Herr möge euch immer in Gesundheit bewahren, Sio. Ich bringe euch den Endivien-Salat, den ihr haben wolltet. Und ganz frischen Ricotta. Eben kam der albanische Bengel mit den Schafen. Der Ricotta ist noch warm. Wollt ihr ihn gleich essen? Im Moment ist mir nicht danach. Lass ihn mir für später hier. Hast du gesehen, wie die Wahlen ausgegangen sind? Eine Riesenschweinerei. Geduld, Giovanni. Die Regierungen sind wie die Päpste. Alle wollen nur was zu beißen. Sie reden und reden. Und um nach oben zu kommen, sammeln sie Stimmen. Aber Stimmen sind nicht wie Pilze in den Bergen. Die findet man nicht einfach so allüberall. Vergiss das nicht, Giovanni. Ihr werdet es wohl wissen, Sio. Ich gehe mal nach dem Bengel und den Schafen sehen, sonst macht der Trottel noch Unsinn. Er ist hoffentlich zuverlässig, der Knabe. Ein Albaner. Sagt nichts und versteht noch weniger. Jan heißt er. Seid gepriesen, Onkel. Hey, der Hirte kommt heraus. Vorhin hatte er eine Tasche mit Gemüse dabei. Jetzt nicht mehr. Lass ihn gehen! Nicht einschreiten! Worauf warten wir noch? Chef, die Aktion dauert jetzt schon 42 Tage. Seit Wochen liegen unsere Leute auf der Lauer. Überall oben in den Bergen, bei Wind und Wetter, Tag und Nacht. Wir haben die ganze Montagna im Visier und wir zählen die Stunden. Sitzen hier hinter dem Haus, ohne uns bewegen zu können. Wohin soll das führen? Dass wir entdeckt werden? Dass wir auffliegen mit dem ganzen Hightech-Kram, mit dem wir uns umgeben? Ich wiederhole, nicht einschreiten. Das Versorgungspaket ist unterwegs. Postboten abwarten. Verstanden und Ende. Würde ich mit dir und den Jungs das heilige Osterfest feiern, aber ich muss besonnen sein, so hinterhältig wie die sind. Was sagt Angelo? Hat ihm das Geschenk gefallen? Und Paolo, wie macht er sich? Meine teure Liebste? Es gäbe noch viel zu sagen, aber da die Zeit drängt, schließe ich hier. Der Herr behüte dich und dass er dir immer helfen möge. Sei versichert, dass ich bei dir bin und dich sehr sehr liebe. Ciao, Liebe meines Lebens. Ein Kuss. So, meine Liebe. Und jetzt vertilge ich diesen herrlichen Ricotta. Schau, Jan. Bist du allein? Ich nicht weiß, Jan. Bringst du die Schafe heute früh nicht auf die Weide? Entschuldige, nicht verstehen deine Sprache. Warum bellt der Hund? Nicht weiß. Wir sind hier alle Freunde, Jan. Hat dir das Giovanni nicht gesagt? Wo ist er überhaupt? Nicht verstehen, du sagst. Schon gut. Pass auf, ich gehe ihn suchen. Aber eins merk dir. Wenn du hier bleiben willst, musst du Sizilianisch lernen. Das ist allemal besser als Italienisch. Merk dir das. Hey, Giovanni. Seid gegrüßt. Guten Tag auch. Kann es sein, dass dein Junge uns was vorhampelt? Bist du sicher, dass er nichts weiß? Wo denkt er hin? Der ist mit den Schafen und Black beschäftigt. Ich werde ihn wohl kaum in die Nähe des Hauses lassen. Übrigens, was sagt denn der Zio zum Wahlausgang? Hat ihm nicht sonderlich gefallen, dass Prodi den Berlusconi in den Sack gesteckt hat. Ach, die paar Kommunisten halten sich nicht lang, sage ich dir. Hör, Giova, ich bin ein bisschen in Eile. Hast du frischen Ricotta? Alles, was ihr wollt. Ich habe auch schönen reifen Schafkäse. Hol mir zwei Körbchen und ein Stück Käse. Ich bringe dem Zio sein Paket. Warte einen Moment. Jan, nimm die Schafe und geh in die Berge. Ich brauche den Platz. Geh hin, wir Blick. So, freie Bahn. Mach du auch eine Runde. Ich bin gleich wieder da, Giovanni. Capo, Rina nimmt das Paket aus dem Auto. Es ist eine weiße Supermarkt-Plastiktüte mit roter Schrift. Das ist das Paket, das vorgestern Abend Provenzanos Haus in Corleone verlassen hat. Verliert es nicht aus den Augen. Da. Eine Hand. Ich habe eine Hand gesehen. Sie hat den Beutel genommen. Er ist da drin. Bist du sicher? Absolut sicher. Da. Rina geht fort. Er hat seinen Ricotta genommen. Grüß den Hirten. Verlässt ihn. Chef, Binu ist da drin. Wir müssen zugreifen. Jetzt haben wir ihn. Endlich. Okay. Legen wir los. Ihr beide beobachtet weiter das Haus und haltet uns auf dem Laufenden. Alle Beobachter bleiben auf ihren Posten. Wie besprochen. Wir umzingeln das Gebiet, regeln alle Straßen ab. Dann stürmen wir die Hütte. Sie aus dem Wagen springen und loslaufen, Blick. Siehst du das? Was machen die da? Sie haben Mützen über den Gesichtern. Und Maschinengewehre. Blick, was ist da los? Jetzt rennen sie zum Stall. Stopp, da sind Leute. Nicht zum Haus gehen. Ich wiederhole, nicht zum Haus gehen. Keine Sorge, das sind normale Kunden. Kunden, die Käse und Ricotta kaufen wollen, die gehen gleich wieder. Solange müssen wir abwarten, sonst gibt es ein Durcheinander. Chef, wie ist das mit Rina ausgegangen? Wir haben ihn eben festgesetzt. Sie bringen ihn jetzt weg. Ihr habt hoffentlich alles im Blick. Wir warten auf euer Zeichen. Das ganze Gebiet ist umstellt. Da ist der Hirte. Er hat den Kunden den Käse gegeben. Sie verhandeln über den Preis. Sie bezahlen. Tja, jetzt gehen sie weg. Fertig zum Zugriff. Jetzt! Raus, raus, raus! Komm, komm, komm, komm! Komm, Tempo, Tempo, Tempo! Hey, wer seid ihr? Ich bin Hirten fest. Lass mich los! Giovanni Marino, halt still. Du bist verhaftet. Weiter, hopp! Der ist es! Das ist der! Wir haben den Scheißkerl! Bernardo Provenzano, das ist ein Polizeieinsatz. Ich erkläre dich für verhaftet. Ihr wisst nicht, was ihr anrichtet. Und ab. Und ab. Wir haben ihn! Giono mit einer Sonderausgabe um 11.45 Uhr. Bernardo Provenzano, der sogenannte Boss der Bosse, untergetaucht seit 1963, ist heute um 11.21 Uhr von einer Sondereinheit der Polizei unter dem Kommando von Renato Cortese gefasst worden. Provenzano hat sich der Festnahme in keiner Form widersetzt. Er wurde in einer Hütte entdeckt, die zu einer Käserei gehört. Nur wenige Kilometer abseits seines Hauses. Scheiße, Gevatter. Sie haben Onkel Bino geschnappt. In der Schreibmaschine, bist du sicher? Kommt gerade im Fernsehen. Steckte noch eine Nachricht, die er gerade in der Montagna de Cavalli hat er sich versteckt, bei dem Hirten, bei dem wir das Badezimmer eingebaut haben. Allergrößter Hurensohn, er ist hier um die Ecke und wir wissen nichts davon. Und wenn er jetzt singt? Denk mal nach. Du kannst dir doch wohl vorstellen, was seiner Familie geschieht, wenn er den Mund aufmacht. Erinnerst du dich nicht an Masino Buscetta? Ausgerottet. Alle, bis in die dritte Generation. Und was machen wir jetzt? Erst einmal ruhig bleiben, Gevatter. So schnell geht die Welt nicht unter. Da hast du vielleicht recht. Aber sag mal, stimmt das denn, dass er Windeln trug? Es heißt, dass er sich einnässt wie ein kleines Kind. Seit sie ihn unten herum operiert haben, konnte er nicht mehr an sich halten. Und dann musst du schon eine Windel anziehen, wenn du dir nicht die Buchsen nass machen willst. Umso besser, dass er dafür nach Marseille gegangen ist. Sicher. Obwohl der Arzt sagte, dass die Sache schon ziemlich ernst war. Sprichst du von dem jungen Kerl, dem Urologen? Genau dem. Armer Hund. Tut mir schon leid, so jung. Da frage ich mich, ob das wirklich sein musste. Ja, du weißt ja selbst, wie der Zio das sieht. Wer tot ist, der kann nicht reden. Er traut niemandem. Erst recht keinem von draußen. Sei's drum. Frieden seiner Seele. Früher oder später krepieren wir alle. Toi, toi, toi. Immer brav zahlen und sterben, so spät wie es geht. Da hast du recht, Gevatter. Übrigens, die Ermittlungen sind eingestellt, stimmt's? Alles im Lot. Die Bullen wissen nichts und wollen auch nichts wissen. Nur die Mutter und der Vater hören nicht auf, ihre Geschichte im Radio breit zu treten. Aber wer hört schon den beiden Schwachköpfen zu? Es hat sich sogar ein Anwalt eingemischt. Aber das bringt sie auch nicht weiter. Wir haben das komplett im Griff. Besser so. Und unsere Geschäfte? Jetzt. Da sie Bino den Trecker wegschaffen, hat Totolo Piccolo das Sagen. Er und sein Sohn Sandro. Unseren Geschäften tut das keinen Abbruch. Auf unsere Geschäfte, Gevatter. Aufs Geschäft. Und auf die Gesundheit. An der es dem Bino mangelt. Die Polizei hat sie alle mitgenommen. Der Padrone hat einen Mafia-Boss versteckt. Haben sie im Radio gesagt. Das war der alte kranke Mann. Ach, Black. Es gibt zu viele schlechte Leute. In Sizilien, in Albanien. Überall. Aber ich will hier bleiben. Ich habe melken gelernt, Ricotta und Käse machen. Habe Italienisch gelernt. Ein bisschen wenigstens. Ich könnte ein sizilianischer Hirte sein. Blick. Jedenfalls kein Mafioso. Bleibst du bei mir? Komm. Gehen wir zum Stall. Mein Freund. Und morgen habe ich auch etwas vor. Chef. Da ist ein Junge, der nach Ihnen fragt. Es ist der Knecht von Marino, dem Hirten, den wir gestern mit Provenzano verhaftet haben. Aha. Hat er gesagt, was er will? Nein. Aber er stinkt zum Himmel. Mach das Fenster auf. Lass ihn reinkommen. Geht klar. Los, geh rein, der Chef war. Buongiorno. Dir auch einen guten Tag. Wie heißt du? Jan. Ich bin Albanese. Ah. Wie alt bist du? 15. Bist du schon lange hier? 3 Monate. Ich arbeite bei Padrone Marino. Kann ich die Schafe behalten? Wenn ich die Schafe nicht melke, sterben sie. Sicher kannst du sie erstmal behalten, Jan. Wir müssen nur deinen Status klären. Wo sind deine Eltern? In Albanien. Können Sie sie nach Italien holen? Wir werden sehen. So leicht ist das nicht. Zunächst vertrauen wir dir die Schafe und warten weitere Entscheidungen ab. In Ordnung? In Ordnung. Also, dann ist ja alles klar. Ich... Eigentlich... Ja, willst du mir noch was sagen, Jan? Also, ich habe 2 Männern zugehört. Sie hatten eine Baustelle in der Hütte von Padrone. Im Radio haben sie die Geschichte von der Mama vom Doktor gesendet. Und die beiden Männer kennen die Wahrheit. Ich habe alles gehört. Welcher Doktor? Der den Boss Provenzano operiert hat. Sie wissen alles. Gütiger Gott. Würdest du sie wiedererkennen? Ja. Ich habe sogar ihre Gesichter gesehen. Bist du bereit, das zu bezeugen? Ich habe viel nachgedacht, habe mit Blake darüber gesprochen und mich entschieden, den Wahrheit zu sagen. Wer ist Blake? Mein einziger Freund. Blake ist mein Schäferhund. Jan, bist du sicher? Ja. Jan, sag mir bitte, warum tust du das? Warum willst du uns helfen? Weil ohne Wahrheit gibt es keine Zukunft, keine Hoffnung. Und ich will Hoffnung in meinem Leben. Ich bin ein guter Knecht und ich möchte auch ein guter Bürger sein in Sizilien. Mit Aufenthaltserlaubnis. Legal. Sicher, Jan, sicher. Und ich will dir gern dabei helfen. Erinnerst du dich an den Namen des Dottore? Ich erinnere mich an alles. Questa, amici radioascoltatori, Radio Sicilia Libera, è davvero oggi la Sicilia è un po' più libera. Ciao Attilio. Dieses Lied ist für dich und für alle, die es nicht mehr hinnehmen wollen, in einem von mafiösen Krebsgeschwüren heimgesuchten Sizilien zu leben. Und wir wollen hoffen, dass auch die anderen, die Männer der Unehre, eines Tages kapieren werden, dass ihre heillosen Taten sich nicht rechnen und sie früher oder später scheitern müssen. Platon sagte, wer Unrecht begeht, ist immer unglücklicher als der, der es erleidet. Und Richter Giovanni Falcone mahnte, im Allgemeinen stirbt man, weil man allein ist oder weil man sich auf ein zu großes Spiel eingelassen hat. Ciao, Attilio. Non può esistere un'isola che non c'è. Onkel Binu von Roberto Mistretta, aus dem Italienischen von Felix Partensi. Es sprachen Bernardo Provenzano, Horst Mendroch, Jan, Toni Arieton Osmani, Giovanni Marino, Hans-Rolf Fuchs, Bernardo Rina, Hans Schulze, Angelo Provenzano, Andreas Laurenz Meyer, Giuseppe Lobue, André Felgenhauer, Mariangela, Maja Schöne, Salvatore Provenzano, Ernst August Schettmann, Simone Provenzano, Hans-Joachim Kretsch, Bauarbeiter, Volker Lippmann und Paul Fasnacht, Renato Cortese, Leiter des mobilen Sonderkommandos der Staatspolizei, Vadim Glowna, Ermittler, Andreas Grotka, Paul Herwig, Christian Schramm und Sven Heiß. Nino, Moderator von Radio Sicilia Libera, René Heinersdorf. Angela, Regine Vergehen. Gioacchino, Peter Lerchbaumer. Sprecherin der Fernsehnachrichten, Frauke Pohlmann. Als Hirtenhund Black hörten sie Rocky, begleitet von Sandra Schnell. Technische Realisation, Ilse Siewicke und Steffen Jahn. Regieassistenz, Ellen Verstegen. Regie, Felix Partenzi. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2009. Dramaturgie und Redaktion Ursula Schregel.